Das mexikanische nationale Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und dem Tag des leuchtenden Sterns wurde am 11. Januar gebildet. Das Vorbereitungskomitee beschloss, zum Tag der Sonne und dem Tag des leuchtenden Sterns vielfältige politische und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren, auf denen die großen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il gewürdigt und die stolzen Erfolge, die das koreanische Volk unter der klugen Führung von Genossen Kim Jong-un beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates und im Kampf für die Verteidigung der Souveränität des Landes erzielt, vorgestellt werden.